Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr mit mir sprechen wollt. Ich würde gerne mit euch auch noch über ein anderes Thema sprechen, und zwar in Anlehnung an den CIA-Skandal in den USA. Frage ich euch, hat Sex bzw. die Gier nach Sex in eurem Leben schon mal etwas kaputt gemacht? Also eure Beziehung zum Beispiel, eine Freundschaft oder eure Gesundheit. Was hat Sex bei euch schon angerichtet? Was hat Sex kaputt gemacht? Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anruf heute Nacht heißt David und der ist 26. Hallo David. Hallo Domian. Ich freue mich, mal mit dir sprechen zu können. Ja, schön, dass du da bist. Also ich wollte sprechen über mein Handicap. Also ich habe von Geburt an Handicap. Mhm. Das nennt sich Zerebralparese. Ja, was ist das? Erklärst du es uns? Also ich bin zu früh auf die Welt gekommen. Mhm. Also ich hatte Sauerstoffmangel. Mhm. Welche Folgen hat dieser Sauerstoffmangel dann auf dich gehabt? Also das Gehirn hat nicht genug Sauerstoff bekommen. Und also ich kann zwar laufen, aber bei längeren Strecken brauche ich einen Rollstuhl. Ja. Ja, und meine linke Hand habe ich eine leichte Spastik. Ja. Und ja, Sprechen ist auch ein bisschen langsamer als bei einem nicht behinderten Menschen. Ja, ein bisschen schon, ja. Mhm. Ich bin auch jetzt ein bisschen aufgeregt. Ja, ist klar, ist auch gar nicht schlimm. Lass dir Zeit. Wir haben Zeit. Und mein Hauptproblem ist eigentlich, dass ich mit meinem Handicap, obwohl ich eigentlich schon immer eben das Handicap habe, nicht richtig klarkomme, selber unzufrieden damit bin, mit meiner Situation. Ja. Zum Beispiel ist es für mich sehr schwierig, eine Frau kennenzulernen. Mhm. Gab es denn schon mal eine Frau in deinem Leben? Nee, leider nicht. Ich hatte eine beste Freundin, das wurde dann eigentlich meine große Liebe, aber daraus wurde nichts. Mhm. Und da habe ich 6 Jahre lang, bin ich da eigentlich hinterher, obwohl das eigentlich... 6 Jahre gewartet, 6 Jahre probiert und dann hat es doch nicht funktioniert. Ja, und jetzt erst seit Februar bin ich dann von ihr... Habe ich da Kontakt beendet. Sag mal, David, ich krieg gerade die Nachricht von meiner Regie, dass wir ein Bild von dir haben. Dürfen wir das mal im Fernsehen zeigen? Ja, kannst du. Dann bitte ich meine Kollegen... Ah, da bist du. Bist aber ein trainierter Bursche. Naja. Ja, siehst aber von oben, also man kann ja nur bis zum Bauchnabel ungefähr gucken. Sehr trainiert aus. Machst du viel Sport? Nee, vielleicht von der Ärmel her mit dem Rollstuhl eben. Ja. Aber so Sport mache ich nicht. Also ich muss dazu sagen, vor 3 Jahren war ich noch ziemlich korpulent. Also, ach so, du hast abgenommen. Ja. Ich muss ja mal sagen, du bist doch ein hübscher Kerl. Das verstehe ich überhaupt nicht, dass du kein... Vielleicht, weil du dich zu lange mit der anderen aufgehalten hast. Kann das sein? Kann sein, aber ich habe auch so Schwierigkeiten... Da ich eben zu schüchtern bin und ziemlich sensibel. Wie groß bist du? Das kann man auf dem Foto nicht erkennen. 1,65. Hast du mittellanges, schwarzes, dunkles Haar? Ich erkläre es mal für die Radiozuhörer. Also die sind gefärbt. Ja, ist ja egal. Ja. Aber sie sehen halt dunkel aus. Oben ziemlich gutes Kreuz, wie ich so finde, gut trainiert. Ja. Und naja, wie gesagt, ich finde dich durchaus sympathisch. Was machst du denn so in deinem Leben beruflich beispielsweise? Als ich arbeite in einer Behindertenwerkstätte. Ich hätte zwar gern was anderes gemacht, aber da ich schon immer irgendwie Probleme habe, also ich habe oft so Phasen, wo ich Depressionen habe, habe ich dann nichts anderes gemacht und nochmal. Ich war auch eine Zeit lang ziemlich oft krank, dass ich dann in der Werkstatt jetzt nur noch Teilzeit arbeite. Also, lebst du denn alleine? Hast du deine eigene Wohnung? Also ich wohne noch bei meiner Mutter, ja? War aber vor kurzem am Überlegen, mir eine eigene kleine Wohnung zu suchen. Ich will dir mal sagen, David, in dem Alter, wenn das organisatorisch möglich ist, würde ich dir das raten, dass du eine eigene kleine Wohnung hast. Ich habe schon überlegt gehabt, aber ich bräuchte schon also morgens eine kurze Zeit eine Pflegekraft. Ach so, also das macht die Mutter. Pflegedienst. Das macht die Mutter im Moment. Ja, also ich trage so orthopädische Schienen an den Beinen, als dass ich eine bessere Stabilität auf den Beinen habe. Ich verstehe. So, jetzt hast du gesagt, dass du 6 Jahre dich da mit der Frau befasst hast, sagen wir es mal so, ja. 6 Jahre auf sie gewartet hast. Was machst du denn? Das scheint mir dein größtes Problem zu sein mit den Frauen oder der Beziehung. Was hast du denn, seitdem du dich jetzt von dieser Frau verabschiedet hast, unternommen, um vielleicht Frauen kennenzulernen? Also ich war auch in der Zwischenzeit, um mich abzulenken, bin ich halt viel im Internet, in normalen Singlebörsen. Und dann gibt's auch noch eine extra Singlebörse für Menschen mit Handicap. Ja. Und tut sich da schon was? Da tut sich nichts, weil bei der Singlebörse für Menschen mit Handicap, da sind alle weiter weg, als die wohnen alle weiter weg. Und Nun bist du ja noch gar nicht so sehr lange auf der Suche. Also zwischendurch war ich immer mal wieder, weil mir war eigentlich... Ach so, verstehe. Klar, dass das nichts wird. Wenn ich ehrlich gewesen wäre, hätte es eigentlich nichts gebracht, aber da ich halt immer wieder mit ihr konfrontiert war, weil sie in meinem Wohnort wohnt. Gehst du denn so auch unter Menschen? Gehst du auch raus in der Freizeit? Ab und zu gehe ich mal mit meinem Bruder oder mit einem guten Freund ins Kino, aber jetzt nicht so oft. Ich kenne zwar viele Leute, aber ja, also die sind eher mit sich selber beschäftigt. Jetzt so Leute in meinem Alter eigentlich. Lass mich noch mal was fragen zu deiner Behinderung. Ist das jetzt so, wie es ist, oder wird das noch schlimmer? Also das ist jetzt so, wie es ist. Also da wird sich eigentlich nichts, hoffe ich mal, verschlimmern. Okay, dann ist das doch schon mal ganz gut. Ja. David, also ich finde, du solltest noch weiter aktiv sein im Internet. Und das dauert halt, alles dauert seine Zeit. Das ist auch nicht so einfach, jemanden zu finden. Also da habe ich auch meine Schwierigkeiten im Internet, weil ich nicht so schnell schreiben kann, weil ich ja Probleme mit meiner linken Hand habe. Okay, aber man muss es versuchen. Wenn du da in dem Chat bist, wo auch Leute mit Handicaps sind, dann ist so ein Problem sicher für andere auch bekannt. Was ich dir nur grundsätzlich damit sagen will, dass du den Mut nicht aufgeben darfst. Ja, ich weiß, wenn man so viele Rückschläge erleidet, hat man manchmal keinen Bock mehr. Und dann denkt man, selbst im Internet habe ich jetzt viele Rückschläge schon gehabt. Ja, ja. Also, glaube ich. Tut mir auch wahnsinnig leid für dich, David. Aber es gibt überhaupt keinen anderen Weg, als weiter nach vorne zu gehen und es weiter auszuprobieren. Nun hast du mir gerade so eine Andeutung gemacht, dass es zwischendurch auch schon mal so Phasen gab, wo du in so eine Depression gefallen bist. Ja, also ich habe auch schon nur jetzt gedacht, aber schon an Selbstmord, weil ich fühle mich manchmal ziemlich alleine. Ja. Bist du deshalb schon mal in Behandlung gewesen? Also ich war schon mal in Behandlung, war auch vor kurzem wieder auf der Suche. Da bei dem, wo ich war, der ist jetzt in Rente. Aha. Aber im Moment ist es schwer, also in meiner Gegend. also, jemanden zu finden. Wohnst du in der Stadt? Ja, also bei Freiburg offenbar. Ah ja, okay. Ja. David, zwei Sachen nochmal. Du musst dranbleiben, du musst weiter aktiv sein, sonst kannst du es vergessen. Ja. Rechne damit, dass du noch viele Rückschläge kriegst. Das kriegen nicht behinderte Menschen auch. Das ist manchmal sehr, sehr schwer, jemanden zu finden. Und das Zweite ist, finde ich, zur Stabilisierung, solltest du zu einem Arzt, einem Psychiater oder einem Therapeuten, um dich etwas zu stabilisieren. Vielleicht mit entsprechenden Medikamenten, vielleicht mit einer Gesprächstherapie. Ja. Jetzt werden wir uns mal ein bisschen schlau machen in deiner Umgebung, was da so ist und ob es da Anlaufstellen gibt. Okay. So, und dann sagen wir das und ich bitte dich aufzulegen und dann rufen wir dich gleich wieder an. Danke. Und sehr schön, dass du angerufen hast und ich wünsche dir viel, viel Glück und halt die Ohren steif. Danke. Und ich wollte nur sagen, es ist echt eine schöne Sendung, mach weiter so. Dankeschön, sehr nett von dir, David. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Ich hatte gefragt auch nach Sexgeschichten, die euer Leben vielleicht kaputt gemacht haben oder vielleicht auch nur eine einzige Sexnacht, die euer Leben durcheinander gebracht haben. Vielleicht ist die Beziehung kaputt gegangen, vielleicht eine Freundschaft, vielleicht seid ihr krank geworden durch eine Leidenschaft, der ihr nachgegangen seid. Also wenn ihr gerne darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Hier ist Martin. Martin ist 20. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Domian. So, Martin, ja, um was geht's bei dir? Geht um meine Mutter und primär um Hasen. Um Hasen? Die sie hat, ja. Wie viele Hasen hat sie denn? Sie hat vier Hasen, das sind Zwergkaninchen. Und vier? Ja. Okay. Und da geht halt mir, also ich denke, dass da zu viel Geld drauf geht bei uns im Monat. Es wird halt immer am Ende des Monats knapp, sag ich mal. Wegen der kleinen vier Häschen? Ja, wegen der kleinen vier Häschen. Also meine Mutter bekommt Arbeitslosengeld. Ja. Arbeitet zwar noch nebenbei, ich auch. Mhm. Aber das sind halt auch schon teilweise Tierarztkosten, die sich da auf 100 bis 200 Euro im Monat belaufen. Ach. Das ist halt dann schon ganz schön viel Geld, wenn man wie so jeden Monat geht ihr mit den Häschen zum Tierarzt? Ja, eins von vier, das eine hat einen Tumor gehabt und so weiter, das wurde rausgemacht, also da ist jede Menge Sachen gemacht worden. Ich schätze mal, da wurde locker 1.500 Euro in den Hasen reingesteckt. Nochmal zu der Wohnkonstellation. Du wohnst mit deiner Mutter zusammen. Genau. Und der Vater ist nicht dabei? Nein. Nee. Und es gibt auch keinen Bruder und keine Schwester? Nein. Nein. Du gehst arbeiten und sie kriegt Hartz IV und jobbt nebenher noch ein bisschen. Genau, richtig. Was jobbst oder arbeitest du denn? Ich bin in der Ausbildung. Ah ja, okay. Jo. So. Und jetzt gibt's Streit, weil du sagst, die Hasen sind zu teuer, wir können uns keine Fleischwurst mehr kaufen, das geht weg für Hasenfutter. Ja, das Problem ist eben auch, also wir haben jetzt, sage ich mal, getrennte Kassen. Mhm. Wir hatten damals gemeinsame Kassen und sie macht das Ganze finanzielle und damals war es eben so, also sage ich mal so, sie hatte viel Operationen für den Hasen machen müssen und bla. Und da, sage ich mal, haben wir dann so gegen 20. des Monats kein Essen mehr gehabt. Und da habe ich gesagt, das geht so nicht. Und seitdem haben wir getrennte Kassen. Und jetzt bin ich halt in der Ausbildung, sie macht alles finanzielle. Das heißt, ich habe auch auf die Konten und so weiter, wo das Geld kommt, momentan überhaupt keinen Zugriff. Und komme auch nicht an sie ran. Und wenn ich sie sage, das stimmt irgendwas nicht, stellt sie mir irgendwas vor. Mir bleiben halt, sage ich mal, minus Fahrkarte im Monat so 100 bis 150 Euro. Also ich habe das jetzt gerade so salopp gesagt. In der Tat war es so, dass ihr dann kein Geld mehr für Essen hattet. Genau, richtig. Mhm. Das war so. Mhm. Kann sie generell nicht gut mit Geld umgehen? Das ist schwer zu sagen, aber ich sag mal, so für ihre Verhältnisse kommt sie wahrscheinlich noch klar. Sie beklagt sich zwar auch manchmal, aber sie bestellt halt auch viel. Also für die Hasen, sag ich mal, im Monat kann es schon mal sein, dass da 4 bis 5 Pakete kommen mit Spielzeug und was auch immer. Ach so. Sagen wir mal so, wenn jetzt keine Tierarztkosten anfallen, können doch so Hasen nicht viel Geld kosten. Die fressen Heu oder ein bisschen ein paar Möhren oder irgend sowas. Ja, aber der eine Hase muss halt gepflegt werden zum Beispiel. Der kommt immer so extra Futter, das er bestellt und das kostet schon im Monat, sag ich mal, ich weiß nicht, so um 100 Euro. Und mit dem geht es ja auch jeden Monat mindestens zweimal zum Tierarzt. Also das ist dann auch regelmäßig. Also ist die Hasenliebe vielleicht auch ein bisschen übertrieben? Richtig, ja. Die Tierliebe allgemein, schätze ich mal. Ja, verstehe. Das heißt, wenn wäre das Problem schon gelöst, wenn nur noch zwei Hasen da wären? ich würde sagen, ja, es sind einfach zu viele für mich auch. Mhm. Und ich sage mal, ich komme halt einfach, dass mein Problem ist ja momentan, nicht die Haaren selber zwar auch, was in meiner Kindheit noch war, und aber das ist, glaube ich, jetzt alles zu viel, aber einfach das Finanzielle momentan. Mhm, verstehe. Ich denke, sie schiebt mehr Geld, sage ich mal salopp gesagt, ein, als also sie teilt es nicht gerecht auf, sie wählt für sich mehr ein. Jetzt habt ihr getrennte Kassen, aber du gibst doch wahrscheinlich irgendwas dazu zum Essen kaufen, oder wie läuft das? Also wir kaufen unser Essen, wir haben auch getrennte Kühlschränke. Ach so. Mittlerweile. Ach so, das ist aber streng für Mutter und Sohn, getrennte Kühlschränke. Ja, das lief halt nicht so. Also und das liegt alles an den Hasen? Ich sage ja, weil es hat ja alles begonnen mit dem, dass wir kein Essen mehr hatten. Dass ich dann gesagt habe, das geht nicht, jetzt brauchen wir getrennte Kassen. Aber sag mal, wie ist denn das? Dann hast du deinen kleinen Kühlschrank oder Kühlschrank in der Küche stehen, genau. Sie ihren. Du hast dann noch deine Sachen. Du gehst wahrscheinlich sehr sorgsam damit um. Und dann machst du den Kühlschrank der Mutter auf und die hat nichts zu essen. Wie geht denn das? Sie hat auch was zu essen, aber es ist halt, sag ich mal, das Ding, dass ich halt glaube, also das ist eigentlich mein Problem, dass sie, sag ich mal, sie macht ja alles finanziell, also ich sehe davon eigentlich gar nichts. Hm. Und dass sie mir einfach zu wenig Geld gibt von dem, was mir eigentlich bleiben sollte. Dir Geld gibt? Ja. Wieso soll sie dir Geld geben? Ja, wir haben ja getrennte Kassen, also sie hat ihr Geld und ich habe mein Geld. Ja, genau, aber warum soll sie dir dann Geld geben? Weil das alles über sie läuft. Wir haben ja, also sie ist ja eine Bedarfsgemeinschaft, das heißt, sie bekommt Hartz IV und weil ich mit drin lebe, fällt mein Azubi-Gehalt ganz genauso unter das Ganze. Achso, dann steht dir ein gewisser Anteil auch zu, so. Ja, aber davon muss ja noch Strom gezahlt werden, davon muss noch Wasser gezahlt werden und davon sehe ich halt nichts. Das ist richtig undurchsichtig für mich. Und wenn ich ihr das sage, dann kommt sie mit einem handgeschriebenen Zettel und sagt, das und das muss sie zahlen. Mann, ist das kompliziert. Zieht euch über aus, ehe du so ein Gedöns da machst. Das ist aber auch, sag ich mal, kompliziert. Erstens habe ich ja kein Geld, weil das meiste wird bekommt halt der Staat oder halt die AGE. Mhm. Und dann noch hat sie ja Sorgerechtspflicht, und so wie das heißt. Und ich darf, also bis zu einem gewissen Alter darf ich nicht ausziehen. Doch, du darfst doch mit 20 ausziehen, natürlich. Ich weiß nicht, wie das läuft. Ja, du bist ein erwachsener Mann, du darfst doch ausziehen, wenn du willst. Das ist gar kein Thema. Ja, aber hallo, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer dann für mich zahlen muss und ob ich das überhaupt, weil das muss ja auch genehmigt werden, so eine neue Wohnung, ne? Also ja, das kann man sich ja alles irgendwie regeln. Aber zurückzukommen auf die Mutter. Wenn sie so vernarrt ist in die Hasen und das so Komplikationen mit dem Geld gibt, ist das wahrscheinlich schwer, ihr auszutreiben. Du hast doch hundertprozentig schon ganz oft mit ihr gesprochen und gestritten darüber. Sie hatte auch Freunde, um das kann man auch ganz gut daran verdeutlichen. Also die kamen dann, also sie hatte einen Freund, der wohnte vielleicht 5 bis 10 Kilometer von ihr, der kam dann nach der Arbeit zu ihr. Mhm. Und als er dann da war, hat sie währenddessen die Hasen sauber gemacht. Und dann, als er gefahren ist, der musste am nächsten Tag arbeiten, so gegen 11 Uhr, hat sie halt gar keine Zeit für ihn gehabt. Mhm. Also ist das alles ein bisschen eine Nummer übertrieben. Ja. Nun kann man natürlich einen Menschen, der so vielleicht auch übertrieben tierfreundlich ist und tierlieb ist, kann man das schwer ausreden. Das glaube ich. Sodass die Konflikt... freiste Lösung wahrscheinlich für euch wäre, in der Tat, wenn du zumindest perspektivisch das Ziel hättest, da rauszukommen, dass du deinen eigenen Haushalt hast. Dich vorher informierst, wie das geht mit dem Geld, wie man das alles auseinanderbaut, aber dann wärst du dein eigener Herr und dann muss sie für ihr eigenes Leben verantwortlich sein. Okay. Ja, also ich vermute mal, dass du erreichst ja nichts, wenn du mit ihr redest, oder? Nicht wirklich, nein. Habt ihr, wie verlaufen denn solche Gespräche, wenn du sie darauf ansprichst und ihr das vorrechnest alles? Sie lockt es so ein bisschen, aber ich habe mich ja schon mal damals informiert beim Arbeitsamt selber, wie viel ich dann eigentlich noch bekommen würde, ohne alles, also ohne dass der Strom gezahlt ist. Und das kommt für mich nicht hin. Und sie sagt, sie hat das zu zahlen und bla. Und, aber ich kriege halt wirklich, ich kriege halt nicht schwarz auf weiß, sie schreibt das selber. Also sie schreibt mir dann selber, was für Ausgaben wir haben. Ja, nee, ich frage mal, wie verlaufen solche Gespräche, wenn ihr darüber diskutiert? Meistens nicht gut. Also es endet irgendwie im Streit. Ja, glaube ich. Und darüber, dass wir uns einfach 2-3 Tage lang nicht ansprechen. Genau. Und hast du den Eindruck, dass du sie wirklich nicht wegkriegst von den Hasen? Nein, das ist schon, seitdem ich ein Kind bin. Also okay, dann ist die Sache klar. Dann musst du dich gut informieren, wie du das machen kannst, welche Rechte du hast. Und du kriegst ja auch Beihilfen, wenn du eine eigene Wohnung dir besorgst, dann zieh aus. Raus aus dieser Kombi. Okay. Finde ich, ja. Weißt du, wo du dich da so informierst? Bist du da... nicht wirklich. Gucken wir mal nach, rufen wir dich gleich nochmal an. Okay. Sehr gerne, Martin. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, gut, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Jetzt bin ich verbunden mit der Heike und Heike ist 53. Guten Morgen, Heike. Ja, hallo Domian. Hallo Heike. Schön, dass du da bist. Ja. Über was reden wir? Das Vergnügen. Aber es ist schon eine ganze Zeit her, 2000. Ah. Oh, das ist lange her. Aber gut, jetzt geht's um das andere Thema und zwar, dass ich wegen Sex im Prinzip ja meine große Liebe damals verloren habe. Oje, erzähl mal. Ja, also ich war verheiratet, 8 Jahre lang. Wir waren 11 Jahre zusammen. Mhm. Ja, und dann brachte ein Freund von uns jemanden anders mit, den ich dann auch sehr toll fand irgendwie. Mhm. Und ja, der kam dann auch nochmal einen anderen Tag zu uns und mein Mann war nicht da. Und wir waren ja recht jung so, das ist also passiert Mitte der 80er. Ja. Und die beiden wollten dann noch in der Disco nach Köln fahren. Und da bin ich mitgefahren mit diesen beiden. Hab das auch meinem Mann geschrieben auf einen Zettel und so. Ja. Und dann bin ich spät nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, war vielleicht so 2-3 Uhr morgens. Und dann hat er die Türe halt verschlossen gehabt und mit dem Schlüssel stecken, sodass ich nicht rein konnte. Der Mann. Mein Mann, genau. Dein Mann, genau. Mhm. Und ja, ich meine, und der eine gefiel mir sehr gut davon, dieser Neue, der dazugekommen war, mhm, muss ich sagen. Und es war irgendwie klar, wenn er mir jetzt die Türe zulässt, wahrscheinlich hat er sowas auch schon geahnt, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich bin dann mit diesen beiden mitgefahren und habe dann auch mit diesem anderen Mann geschlafen, klar. Und wo seid ihr da hingefahren? Ja, zu dem anderen nach Hause. Ja. Weil die wohnten zusammen, die beiden Jungs. Ach so. Und weil der andere war im Aufbruch. Der wollte ganz woanders hinziehen. Mhm. Und dann bist du deinem Mann in dieser Nacht fremdgegangen. Ganz genau, ja. Was hatte das dann für Folgen und wie ist es aufgeflogen? Ja, das ist nicht aufgeflogen. Es war einfach so, dass dadurch, dass ich halt diese Nacht wirklich weggeblieben bin, ich sag mal, ich hätte ja vielleicht zu Hause Rabatz machen können oder so, dass er die Türe aufmacht. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich war dann auch sauer, habe gedacht, okay, du hast es so gewollt. Mhm. Und dieser andere hat mir einfach total gut gefallen. Also ich meine, mein Mann war Spanier, der sah sehr gut aus, muss ich sagen, aber er war halt sehr dunkel. Er hatte sehr dunkle Augen und ganz, ganz pechschwarzes Haar. Lass mich raten, und der war blond und blauäugig. Der war genau das Gegenteil, ganz genau. Und kurzhaarig, ganz kurze Haare. Ich fand seinen Nacken schon total gut, den ich so von hinten dauernd gesehen hatte. Ja. Und überhaupt, also... Er war ein sehr gut aussehender Typ auch und ja, und eben genau das Gegenteil von meinem Mann. Und ja, wie ist es dann, wie hat er das dann erfahren, was passiert ist, dein Mann? Ja, es war einfach so. Also ich sag mal einfach, dadurch, ich weiß nicht, wir waren uns auch immer sehr, sehr nah, muss ich sagen. Wir waren fast nie getrennt oder überhaupt, wir waren, ja, bis auf ein paar Tage in unserem Zusammensein waren wir nie getrennt. Wir waren wirklich schon sowas wie... Eineige Zwilling, kann man sagen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wusste er es auch direkt dann. Ja, du bist dann irgendwann nach Hause gekommen und da muss doch irgendwie ein Gespräch stattgefunden haben. Es hat kein Gespräch mehr stattgefunden. Es hat kein klärendes Gespräch oder sowas. Es war einfach klar, ich habe mit dem geschlafen. Ach. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich am nächsten Tag zurückgegangen bin oder erst vielleicht 2-3 Tage später. Ich bin dann da geblieben bei diesen zwei Jungs erstmal. Moment, du weißt nicht, ob du da 2-3 Tage geblieben bist? Ich glaube, also nee, das kann ich wirklich, ich kann es heute nicht mehr sagen. Es ist einfach schon so lange her, ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Wie, und dann stand das? Ich kann sein, dass ich am nächsten Tag hingegangen bin, habe irgendwie ein paar Sachen geholt. Ich glaube es fast. Ja, und dann war unausgesprochen, stand das im Raum? War unausgesprochen, aber es war irgendwie klar. Das ist ja verrückt, aber... Es hört sich echt verrückt an. Also es ist eine ganz super Beziehung eigentlich, die... Er hat nicht gefragt, hast du mit dem Typ geschlafen? Nee, das im Prinzip nicht. Nee, es war einfach klar. Wahrscheinlich hat er auch gemerkt schon, dass der mir gefällt und so. Das wird sein. Der hat euch schon beobachtet vorher. Und dann warst du über Nacht weg und dann war es dem klar. Welche Folge hatte das dann? Ja, das hatte zur Folge, dass wir dann wirklich auseinandergezogen sind. Erstmal sind wir in dem Haus, wo wir gewohnt haben. Da hat sich dann jeder so seine Bereiche fertig gemacht, seine Zimmer. Und wir waren ab dem Zeitpunkt einfach kein Paar mehr. Und vorher wart ihr 8 Jahre zusammen? 11 Jahre. Acht Jahre verheiratet, genau. Und insgesamt 11 Jahre zusammen. Aber das ist ja eine wahnsinnige Geschichte, Heike. Ohne ein Wort je dann darüber gesprochen zu haben? Im Prinzip ja. Er ist dann zurück nach Spanien gegangen. Meine Eltern haben ihn dahin gefahren sogar, mhm, mit einem unserer Hunde. Ist er zurück nach Spanien gegangen und mein Vater hat ihm da auch noch einen neuen Job besorgt. Und ja, er ist später nach Mallorca gezogen und ja, hat auch neu geheiratet. So im Nachhinein, wenn du die Zeit zur Revue passieren lässt, war denn da schon viel Morsch in eurer Ehe? Nein, gar nicht. Gar nicht? Nee, gar nicht. Nee, das ist ja das. Wie denkst du denn dann über dieses einmalige Fremdgehen heute oder wie hast du danach darüber gedacht? Ja, ich muss sagen, wir sind jetzt nicht so ein stinknormales Ehepaar gewesen. Also wir waren schon recht flippig und so weiter, ne? Ich habe eigentlich so anfangs gedacht, wenn sowas eine Beziehung verkraften kann, dann unsere. Aber wie gesagt, irgendwie war er dann doch auch zu sehr spanischer Macho oder wie auch immer. Also das. Ja, aber gerade der Macho hätte auf den Tisch gehauen und hätte da eine Szene gemacht. Und nee, wir sind danach in dem Haus sogar noch ganz relativ normal so umgegangen. Wir haben uns ja dann ab und zu gesehen, trotz allem und so. Aber dann hast du das ja auch hingenommen, dass die Beziehung dann, die Ehe zu Ende ging. Du hast das hingenommen und hast nicht versucht, mit ihm zu sprechen. Ja, ich hab's wohl mal, ich weiß nicht, oder habe ich ihm mal irgendwie einen Brief geschrieben oder so, ich weiß nicht. Aber er hatte dann so auch kein richtiges Einlenken mehr, ne. Das ist ja eine irre Geschichte. Ja, und da wir in Spanien geheiratet haben, er hat sich also auch da in meiner Abwesenheit scheiden lassen und sowas. Also es war nicht so, als wenn jetzt jemand hier ist und man muss auch nochmal zum Scheidungsrichter und sowas, das haben wir alles nicht gehabt. Und ja. Wirst du heute sagen, sagst du heute, ich bereue das, dass ich das damals gemacht habe? War der Nacken des blonden, blauäugigen es wert? im Prinzip natürlich nicht. Nee. Ja. Nee, eigentlich nicht. Ich meine, ich bin dann ein bisschen, also wir hatten so eine ein paar wöchige Affäre, aber ich sag mal, ich wusste von vornherein, es ist nicht auf Dauer, weil der wollte auch wegziehen aus unserer Gegend, etwas weiter weg und so. Also, und der hat auch jetzt nicht gesagt, ich bleib für dich hier oder willst du nicht mitkommen oder sowas. Also das war eigentlich klar, dass einfach jetzt so eine kurzzeitige Affäre ist, so von beiden Seiten. Wir fanden uns halt beide ganz gut, aber... Kann man sagen, dass dieser Sex dein damaliges Leben komplett gesprengt hat? Ja, total. Doch, kann man auf jeden Fall sagen. Wahnsinn. Und ich habe auch oft hinterher im Nachhinein gedacht, also es hätte nicht sein müssen, echt nicht. Das fiel dir ein, als ich das vorhin gefragt habe hier, welcher Sex euch schon geschadet hat. Ja, genau. Ja, klar, das ist ja ein großer Teil deiner Lebensgeschichte. Ja, klar, auf jeden Fall. Liebe Heike, dass es nicht wieder so lange dauert, bis wir beide mal reden. Wir haben 2000 gesprochen, vielleicht erinnerst du dich noch, da bin ich durch ein Inserat in der Zeitung zu einer Reise gekommen in der Karibik. Bin mit einem fremden Mann dahin geflogen. Kannst du dich noch erinnern? Ich müsste jetzt lügen, wenn ich ja sage. Echt? Das ist zu lange. Das war eine lustige Sache, so. Da hast du damals auch, fandst auch sehr... 12 Jahre hier, Mann. Ja. Heike, schön, dass wir nochmal sprechen können und alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich habe noch eine Bitte an dich. Ja. Mein Zahnarzt hat letztens zugehört, als ich schon mal mit dir gesprochen habe. Darf ich den grüßen, falls er jetzt zuhört? Liebe Heike, ich bin jetzt ganz streng mit der Grüßerei, weil den anderen Leuten geht das immer so auf die Nerven mit dem Grüßen. Ja, hab bitte Verständnis. Aber ich glaube, der Zahnarzt hat dich jetzt schon erkannt und der weiß es jetzt schon. Alles klar. Heike, tschüss. Ciao. Alles Gute. Ja, danke, tschüss. 1.28 Uhr haben wir und hier ist Monika. Die Monika ist 66. Hallo Monika. So, und die Monika muss aber ganz schnell mal den Ton runter. Hallo? Monika? Ja, okay. Monika? Ja. Ich grüße dich. Stellst du den Ton bitte ganz ab von deinem Radio oder Fernsehen? Ja, mach ich. Sehr gut. So, jetzt reden wir beide. Um was geht's? Hallo, Domian. Ja, hallo, Monika. Ja. Es fällt mir sehr schwer. Ich habe schon oft versucht, bei dir anzurufen. Du musst den Ton bitte ganz wegstellen, wegdrehen von dem Fernseher oder Radio. So, habe ich gemacht. Sehr gut. Jetzt haben wir gute Voraussetzungen. Der Ton ist immer noch da. Ich stell doch einfach den Fernseher oder das Radio aus. Dann können wir ganz in Ruhe reden. Da hat jemand bei dir angerufen und hat gesagt, ein Teil von dem Inhalt einer Urne hätte sie so einfach so in der Wohnung. Genau, gestern war das eine Anruferin, die ihren Papa, also ein Löffelchen Asche, in eine kleine Urne gepackt hat. Der Rest ist auf dem Friedhof. Das darf aber nicht sein. Nein, das ist rechtlich nicht zulässig in Deutschland. Da habe ich dir recht. Und wie kommt es, dass du so etwas, du sagst einfach, das ist ja okay, das ist einfach okay, ne? Nein, da kann man natürlich jetzt auf zwei Ebenen diskutieren. Rechtlich ist es, weil wir einen Friedhofszwang in Deutschland haben, darf man das nicht. Es gibt eine Grauzone, wo einige Menschen das über einen Bestatter, der die Leiche dann im Ausland verbrennt, das irgendwie so hindreht. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass ich finde, dass dieser Friedhofszwang, den wir in Deutschland haben, gelockert werden müsste, wenn ein Mensch den Wunsch hat, seinen Angehörigen zu Hause in der Urne aufzubewahren, dann soll er das doch machen. Was spricht denn dagegen? In anderen Ländern ist das auch möglich. Siehst du es anders? Das ist natürlich mein ganz großes Problem. Ja. Erzähl mal, wie du es siehst. Ich habe meine Freundin vor 5 Jahren an Leukämie verloren. Ja. Es ist so dramatisch, dass ich bis heute nicht damit fertig werde. Mhm. Ich habe alles versucht. Ich habe oft bei euch angerufen. Aber viele Freunde, sie hatte eine Unmenge von sogenannten Freunden, die sind alle weggefallen. Mhm. Ich habe sie nicht mehr. Ja. Was übrig geblieben ist, sind ein Ehepaar, wo ich gedacht habe, sie könnten wahrscheinlich gar nicht bleibende Freunde werden. Mhm. Ich schaffe es sowieso nicht. Ich traue dermaßen, dass ich fast total kaputt gehe daran. Mhm. Ich schlafe nicht mehr. Schilddrüse ist total am Über. Puh, ja. Also du wirst durch die Trauer richtig krank, kann man sagen. Ich bin richtig krank geworden und ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe über Trauergruppen, ich habe alles versucht. Ich kann den Tod dominieren. Ich kann den Tod nicht verwinden. Hm. Du sagst nochmal, wie viele Jahre das jetzt her ist? 5. Ja. Also das hat jetzt gar nicht... Ich höre dir seit diesen 5 Jahren fast jede Nacht zu, weil ich nicht schlafen kann. Monika, das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Thema Urne zu Hause oder nicht zu Hause zu tun, ne? Ja, aber ich kann es nicht verstehen, dass da jemand sagt, ich habe einen Teil von der Asche bei mir einfach so in der Wohnung rumstehen. Das ist nicht zulässig. Ich habe gekämpft, weil sie hatte den letzten Wunsch. Sie wollte nicht in der Erde bestattet sein. Hm. Sie wollte in einer Stele bestattet sein. Ich habe alles versucht. Zu dem Zeitpunkt des Todes war in der Stele bei uns hier in der Stadt kein Platz. Nehmen wir mal an... Ja, Moment. Ja. Ich habe alles Mögliche versucht. Und dann durch Zufall habe ich jemanden getroffen, der dasselbe Problem hat. Sie wollte ihren Mann nicht in der Stele bestattet haben, sondern in einem Erdgrab. Hm. Erklär mir doch mal, was eine Stele ist. Stele ist, das ist so ein, so was über der Erde gemauert ist. Ach so, ich weiß, so kleine Nischen sind da drin, ne? Ja, so Nischen. Ah, ja, das heißt Stele. Hm. Ja, und ich war öfter mit ihr auf dem Friedhof. Mhm. Ich meine, sie war doch erst 64, Domian. Darf ich dich was fragen? Ja. Wenn das in Deutschland erlaubt wäre oder damals gewesen wäre, hättest du sie mit nach Hause genommen? Ja. Ah ja. Ja. Mhm. Und ja. Du machst dir jetzt große Vorwürfe, dass du ihren letzten Wunsch... Ich mache mir über alles Vorwürfe. Ich war an dem letzten Tag abends war ich noch in Bonn bei ihr. Sie ist an Leukämie verstorben und keiner konnte sagen, dass das so schnell geht. Entschuldige, dass ich jetzt weine, aber ich habe jetzt die ganzen Jahre auf dich gewartet, dass ich gesagt habe, ich will das nicht in die Öffentlichkeit bringen. Mhm. Aber du bist ein Mensch, der alles versteht. Mhm. Alle Freunde haben sich zurückgezogen und Sie hatte einen riesengroßen Freundeskreis. Wie eng war eigentlich euer Verhältnis? Bitte? Wie eng war euer Verhältnis? Ja, wir haben 28 Jahre zusammengelebt. Also war das eine Liebesbeziehung? Man kann es so und so nennen. Ja, also nennen wir es mal so. Also eine sehr enge, innige Beziehung auf jeden Fall. Wir waren eine Symbiose. Mhm, mh. So, nun sind das so viele... Es ist für Dumme und ich kann es einfach nie begreifen, dass sie weg ist. Mhm. Also ich glaube, da kommt eine ganze Menge zusammen. Einmal der Schock des Verlustes, der immer noch anhält. Dann, dass du ihr den letzten Wunsch nicht richtig hast erfüllen können, obwohl du dich da so sehr drum bemüht hast. Ich habe alles versucht. Du mir nicht, kann ich mir nicht. Mhm. Monika, wenn man nach so... Ich schäme mich auch jetzt hier. Nein, da muss man sich nicht schämen. Überhaupt nicht. Aber jetzt im Fernsehen oder... Nein, das ist überhaupt kein Grund, sich zu schämen. Ich möchte dir nur etwas sagen. Wenn man nach so vielen Jahren... Ich habe... Lass mich mal... Moment, ja. Das Schlimmste war, sie ist in der Uniklinik in Bonn verstorben und sie wollte eigentlich gar nicht dahin. Und das machst du dir auch zum Vorwurf? Bitte? Und das machst du dir auch zum Vorwurf? Ja. Also da ist eine ganze Menge an Schuldgefühl und Vorwürfen, die du dir machst. Sie hatte die schlimmste Leukämie, die es überhaupt gibt. Monika, jetzt lass mich mal den Satz zu Ende sagen, den ich gerade sagen wollte. Wenn man nach 6 Jahren noch so traurig ist und so verzweifelt und so weint, dann muss man ganz, ganz dringend zu einem Psychotherapeuten oder einem Psychiater. Du mir, ich habe vor 20 Jahren habe ich eine fast sechs Jahre lange Psychotherapie gemacht. Ja, das ist 20 Jahre. Wegen anderen. Ja. Ich habe da kein Vertrauen mehr. Ich sag dir Folgendes. Es gibt natürlich viele schwarze Schafe und es gibt auch viele, die nur rumquatschen. Aber es gibt auch eine ganze Menge sehr guter Leute, vor allen Dingen mittlerweile. Es ist ja schon lange her, wo du die Erfahrung gemacht hast. Und ich sage dir, du musst eine professionelle Hilfe haben. Du hast 6 Jahre, gehst du im Kreis und es wird immer schlimmer und immer schlimmer, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn du schon in einem solchen Gespräch so traurig bist und so viel weinst, schreit das geradezu danach, dass du in gute professionelle Hände musst. Was sollen die mir denn helfen? Die sollen dir helfen, dass du das verarbeiten kannst, dass du mit deinen Schuldgefühlen klarkommst, die wahrscheinlich alle gar nicht begründet sind, wenn man sich erstmal ausführlich mit dir unterhalten würde. Du hast doch jetzt die Erfahrung gemacht, dass du 6 Jahre es nicht allein schaffst. Was hast du zu verlieren, wenn du jetzt zu einem Arzt oder einem Therapeuten gehst? Ich habe doch alles versucht. Du warst in den letzten Jahren bei einem Therapeuten? Ja. In den letzten 6 Jahren? Ja. Wie oft? Einmal. Na, siehst du. Damit ist das nicht getan. Mir bringt doch niemand diese Frau mehr zurück. Nein, das will ich dir auch gar nicht einreden, Monika. Das glaube ich. Der Verlust ist da und der wird auch immer bleiben. Aber man kann natürlich auch lernen, mit einem Verlust umzugehen und einen Verlust zu akzeptieren. Und wenn man das nicht alleine schafft, ist es überhaupt nicht ehrenrührig, dass man sich von außen Hilfe holt. Du hast ja jetzt auch bei mir angerufen. Das ist für mich die größte Anstrengung gewesen, die es je gab. Ja, aber mein Respekt, dass du es getan hast, das zeigt mir doch auch, wie dir das Wasser bis zum Halse steht. Du, Mann, ich will mich nicht umbringen. Sie hat immer zu mir gesagt, Monika, tu mir einen Gefallen, aber tu mir das nicht an, dass du dich umbringst. So, das hat sie zu dir gesagt. Ja. Jetzt nehmen wir mal bitte an, sie könnte dich vom Himmel oder wo auch aus sehen. Und die würde dich jetzt die ganzen 6 Jahre beobachten. Was für ein Leid ist das für die Frau, dass du so leidest? Weiß ich, wir wissen das doch alle nicht. Nein, wir wissen, ob es Leben nach dem Tod gibt. Wissen wir auch nicht. Aber es ist doch sicher in ihrem Sinne auch, egal was da nach dem Tod ist, es ist doch in ihrem Sinne, dass du dich wieder fängst und dass du einigermaßen noch Freude am Leben hast. Das würde sie doch 1000-mal unterschreiben. Da musst du mir recht geben. Sie würde doch wollen, dass es dir gut geht. Dumir, wir wissen beide nicht, ob es das ist, ob wir uns alle wiedersehen. Nein, das wissen wir nicht. Ich habe in all den Jahren immer daran geglaubt, wir werden uns sehen. Ich bete jeden Tag zu unserem Herrgott, aber ich kann Aber du gibst mir recht, dass wenn ich noch zu Lebzeiten mit ihr hätte sprechen können. Sie hat zu mir gesagt, wir hatten uns mal darüber unterhalten, als es ihr sehr schlecht ging, aber da wussten, sie hat mir nie so richtig die Wahrheit gesagt. Da haben wir mal darüber gesprochen. Mhm. Da hab ich gesagt, ja, was ist, wenn hier mal irgendwas passiert? Och, habe ich gesagt, ganz einfach, ich bringe mich am gleichen Tag um. Da sagt sie, das wirst du mir versprechen. Das darfst du nie tun. So. Lass mir wenigstens im Himmel meine Ruhe. So, ja, siehst du. Und genauso könnte man es auch weiter formulieren, dass du ihr das nicht antun darfst, dass du dich so fertig machst. Liebe Monika, du weißt, dass ich ja immer nur eine gewisse Zeit mit Leuten sprechen kann. Sonst sprengt mir das ja alles den Rahmen. Jetzt musst du mir bitte versprechen, dass du gleich nochmal ans Telefon gehst, wenn meine Psychologin dich anruft. Mach's bitte für mich. Geh bitte ans Telefon. Du kannst ja dann, wenn dir das nichts bringt, das Gespräch mit der Magdalena beenden. Aber gib ihr mal eine Chance, dass sie dich anrufen darf. Ja. Ja? Das ist ein Wort jetzt, ja? Das versprichst du mir. Du meinst nur eine Frage. Bitte. Glaubst du wirklich, dass wir unsere ganz lieben Menschen nach unserem Tod im Himmel wiedersehen? Ich weiß es nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß es nicht. Wir können nur glauben. Ja. Jesus hat immer gesagt, glauben ist nicht wissen. Genau. Jetzt. Ich danke dir, Domian. Liebe Monika, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Ich danke dir, Domian. Sehr gerne und alles Gute und viel Kraft und Entschiedenheit wünsche ich dir. Ja, danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1 Uhr, was haben wir denn jetzt? 1 Uhr 41. 42 gleich. Jetzt der Hinweis auf unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir Themennacht und das Thema nächste Woche heißt Sieger. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die zum Beispiel sportlich extreme Leistungen erbracht haben, die es geschafft haben, aus großen Schulden herauszukommen, die eine schwere Krankheit besiegt haben oder die eine besondere Karriere gemacht haben. Also nächste Woche möchte ich mit Siegern und mit Siegertypen sprechen und ihr könnt euch sehr gerne anmelden unter domian@wdr.de und gerne natürlich auch vor der Sendung anrufen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und während der Sendung. Sieger, das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt bin ich verbunden mit Silke, die ist 54. Guten Morgen, Silke. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Silke. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um das Thema Sex. Ja. Inwiefern Sex mein Leben beeinflusst hat. Oder mal was kaputt gemacht hat. Was kaputt gemacht hat, ist gut. Alles kaputt gemacht hat. Ah, erzähl mal. Ja, ich bin als Kind missbraucht worden. Mhm. Und seitdem ist eigentlich mein ganzes Leben schiefgelaufen. Das hat alles beeinflusst. Hat alles damit zu tun? Ja. Mhm. Wer hat dir das angetan? Mein Bruder. Wie viel älter war der oder ist der? 6 Jahre älter. 6 Jahre. Mhm. Und wann fing das an? Wie alt warst du da? Ich war 7. Wo es angefangen hat, ging, bis ich 14 war. Mhm. Und wie kam es, dass es dann aufgehört hat? Er ist auswärts arbeiten gegangen. Ah ja. Aber war trotzdem dann nicht zu Ende, weil die Angst war immer da. Dass er es wieder macht. Ja, nicht nur, dass er es wieder macht, dass irgendjemand es wieder macht. Dieser Bruder hat dich 7 Jahre lang vergewaltigt? Ja. Nicht jeden Tag oder so, aber immer wieder mal. Und du hattest Angst, wahrscheinlich den Eltern was zu sagen? Ja, mein Vater war auch fast nie zu Hause und meine Mutter, da konnte ich nichts sagen, weil vorher schon mal ein Onkel versucht hat, bei mir was zu machen. Und das habe ich meiner Mutter gesagt und da kriegte ich die Schuld. Mhm. Und dann habe ich natürlich gar nicht versucht, erst meiner Mutter das zu sagen. Mhm. Weil nun habt ihr ja damals in einer Wohnung oder einem Haus alle zusammen gewohnt. Wie ist denn das immer abgelaufen? Ja, wenn meine Mutter einkaufen war oder... Hat er denn was zu dir gesagt oder ging es wortlos? Ja, er war sehr kräftig, er hat mich schon gezogen, mit Schläge angedroht und es war nachher habe ich dann freiwillig gemacht, nachher brauchte er nur noch sagen, ja, sonst sage ich der Mutti, dass du das schon immer gemacht hast mit mir und dann wäre ich ja wieder die Schuldige gewesen. Mhm. Wie hast du das damals empfunden als Kind und Jugendliche? Schlimm. Hast du dich geekelt, auch vor ihm? Richtig, ich ekel mich vor jedem Mann. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch, als du noch so jung warst, auch einherging mit starken Schmerzen. Ich glaube, die Schmerzen haben die Schmerzen im Herzen übertönt. Ah ja. Mhm. Was hast du für deinen Bruder empfunden in der Zeit? Hass. Hass. Lebt dein Bruder noch? Nein, er lebt nicht mehr. Er ist schon ein paar Jahre tot. Ich hatte ihm aber vorher wohl verziehen, weil er sich bei mir entschuldigt hatte, auch deswegen später. Ach, das hat er gemacht. Ja, er weiß, was er mir angetan hat. Und er ist von sich aus zu dir gekommen, aus freien Stücken? Ja. Kann man so eine Entschuldigung annehmen? Ja, aber vergessen kann man nicht. Habt ihr noch länger dann darüber gesprochen, als er zu dir kam? Ja, er hat sehr geweint immer und hat immer wieder gesagt, was er mir angetan hat, hätte er nie tun dürfen. Und wie alt war er, als er reuig wurde? 30. Mhm. Was glaubst du, was ihn dazu geführt hat? Viele Täter schweigen bis zum Tod. Wir hatten ja zwangsmäßig durch die Familie immer wieder Kontakt und er konnte mir ja auch nie in die Augen gucken. Mhm. Er hat auch gesehen, dass ich immer noch gelitten habe und mein Leben nicht in gerade Bahn lief deswegen. Und dann hat er das daraus entschieden. Da kam das Gewissen, das schlechte Gewissen. Hast du... Bin ich auch sehr früh krank geworden mit Krebs. Weil man auch, ich auch einen Teil mit da drauf schob. Mhm. Ich war 28, wo ich dann erste Mal Krebs hatte. Bist du heute auch körperlich krank? Ja, ich habe vor 8 Jahren noch mal Krebs gehabt. Mhm. Ich hab Krebs. Hast du je geheiratet? Ja, ich hab zu oft geheiratet, weil ich immer gehofft habe, irgendwann läuft es anders. Hast du auch Kinder? 2 Kinder habe ich. Zwei Kinder. Die sind erwachsen mittlerweile schon? Ja. Mhm. Wissen die von dem Leid, das du in dir trägst? Meine Tochter, ja. Mhm. Hast du im Laufe der Jahre, und du hattest viele Partner, einmal für dich schöne Sexualität erlebt? Nein. Nein. Aber ich warte auch da nicht drauf. Ich will auch gar nicht mehr. Mhm. Ich sehne mich wohl mal nach jemandem, mit dem man abends sitzen kann oder mal einkaufen gehen kann oder mal in Urlaub fahren kann. Also mehr so nach Nähe und Zärtlichkeit, gar nicht auf die Sexualität bezogen. Ja, auch Nähe und Zärtlichkeit vielleicht auch, aber das geht dann immer automatisch in Sex über. Und hast das vorhin so angedeutet, hast du dich vor jedem deiner Partner letztendlich sexuell geekelt? Ja. Ja, das war immer nur in der Sache, wenn ich mit jemandem zusammen sein wollte, weil er mir so sympathisch war, musste ich das ja machen, sonst wäre der ja gleich gegangen. Und hast du deine Pflicht quasi erfüllt und hast du das nie den Männern erzählt, was passiert war früher? Einmal habe ich jemandem erzählt, mit dem war ich fast 8 Jahre zusammen. Aber... Wie hat er reagiert? Er war geschockt, aber helfen konnte er mir auch nicht. Mhm. Du hast wahrscheinlich... Bitte. Ich war auch schon in psychotherapeutische Behandlung, aber wie du vorhin schon sagtest zu der Vorgängerin, weil es ist, nicht jeder ist gut. Und nee, wirklich nicht. Aber die, die gut sind, da hat man so lange Wartezeiten, fast unmöglich reinzukommen. Und dann ist bei mir das Problem, dass die einen immer erst mit Tabletten stillen wollen. Du hast wahrscheinlich, du bist jetzt 54, ich sag's nochmal, du hast wahrscheinlich in deinem ganzen Leben unendlich oft über das alles nachgedacht. Wenn du das so sagen sollst, was hat dieser, dein Bruder, was hat dieser Mann, was hat er in dir zerstört? Alles. Alles. Das geht weit über die Sexualität hinaus. Ja, und natürlich, meine ganze Lebensqualität ist ja darauf normalerweise aufgebaut, dass man eine gut funktionierende Familie hat und alles seinen Gang läuft, aber was, das war bei mir ja gar nicht fähig. Was waren bisher in deinem Leben die glücklichsten Momente? Wo ich meine Kinder bekommen habe. Was sagt denn deine Tochter, als du ihr das erzählt hast, zu all dem? Was soll sie sagen? Sie war natürlich geschockt, aber... Hat sie den Onkel noch gekannt? Ja. Du hast auch später nie mit deinen Eltern darüber gesprochen. Nein, um Gottes Willen. Ich wollte später... Das hätte nur Krieg gegeben. Und ich hatte Probleme genug. Ich wollte nicht noch mehr Probleme. Sonst wäre ich nachher noch schuld gewesen daran, dass meine Eltern sich aufgeregt hätten. Leben deine Eltern noch? Nein. Als der Bruder gestorben ist, er hatte sich ja vorher bei dir entschuldigt. Also schon Jahre vorher. Wie lange ist er tot eigentlich? Jetzt 8 Jahre. Ja. War das in irgendeiner Form auch eine Erleichterung für dich? Nein. Nein, das hat mir nicht gebracht. Konntest du denn trauern um ihn? Ja, komischerweise. Komischerweise, ne? Komischerweise, weil ich eigentlich ein Familienmensch bin und meine Familie gerne habe und auch immer bedacht war, eine eigene Familie zu haben, aber geht ging eben nie. Lebst du heute alleine? Ja. Ist der Kontakt zu deinen Kindern denn gut? Ja. Ja. Bist du berufstätig noch? Nein, ich bin jetzt Vorrentnerin, weil ich das zweite Mal jetzt Krebs hatte. Ah ja. Und durch die Chemo sind die Knochen kaputt gegangen und nun wissen wir ja alle, gerade auch bei Krebs, wie wichtig auch die Psyche ist, dass man psychisch stabil ist. Da gibt es ja nun auch, wie bei jeder Krankheit, auch bei dieser Krankheit, enge Verbindungen. Ja. Ich höre ja jetzt auch bei dir, obwohl das so viele Jahrzehnte vorbei ist, aber es hat dein ganzes Leben geprägt und es ist dir so nah und... Ich höre es in deiner Stimme, wie fertig und traurig du bist. Würdest du denn noch mal einen Versuch unternehmen, zu einem Therapeuten, Psychotherapeuten zu gehen, der dich zunächst mal nicht mit Medikamente vollstopft? Ja, aber ich war beim letzten Mal, war ich bei einem, der frug mich, warum ich gekommen bin. Und dann habe ich das erzählt und... erst musste ich Formulare ausfüllen und dann am nächsten Mal, dann bin ich wieder hin und dann frug er mich, wie es mir geht und mir ging es überhaupt nicht gut und dann kamen mir die Tränen und dann schrie er mich an. Ja, immer heulen, immer weinen, das bringt auch nichts. Ich kann ja jetzt nicht immer hierher kommen, um zu heulen. Ja, das tut mir leid, das muss ich gehen, dann kann ich auch nichts machen. Ich will ja nicht heulen, das ist ja nicht, als wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt dahin und ich heule. Ja, klar. Ich bin fassungslos, was ich hier bisweilen über Diplompsychologen höre. Ich bin fassungslos. Da warst du natürlich an der falschen Stelle, Silke. Aber wirklich am ganz falschen Menschen. Ein guter Therapeut hätte dich aufgefangen in der Situation. Weißt du, ich glaube, es gibt nur diese einzige Möglichkeit, das doch nochmal zu versuchen. Das kann man selbst nicht heilen oder regulieren. Das kann man nicht. Ich möchte dich sehr gerne von meiner Psychologin nochmal beraten lassen jetzt. Ja. Das tut mir wahnsinnig leid, was du für ein Schicksal hast. Silke, das tut mir wirklich sehr leid. Das ist nicht nur so ein Spruch jetzt. Ich merke, was für ein Gewicht das bei dir hat. Und ja, und in der letzten Zeit immer, wenn man sieht, Kinder werden misshandelt, dann... Kommen die Erinnerungen. Ja, ich möchte am liebsten manchmal dann jetzt dahin gehen und die Leute, man soll das nie, aber manchmal denke ich, mein Leben ist doch eh schon so daneben gelaufen. Geh hin und sorg dafür, dass die wenigstens nicht noch andere Kinder belästigen können. Aber die Kraft habe ich dann auch. Nein, das ist ja auch nicht richtig. Das wäre ja auch der falsche Weg. Silke, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann werden wir dich wieder anrufen. Und ich wäre so glücklich und froh, wenn wir dir irgendwie gleich helfen könnten, dass da doch was Neues noch in die Gänge kommt. Ja. Ja, von Herzen alles Gute, von Herzen alles, alle Kraft. Ich danke dir, Tobias. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss, Silke. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt haben wir hier noch Sandra. Hallo, Sandra. Ja, hallo, Jürgen. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, entschuldige. Ja, ich weiß, ist okay. und zwar, ich rufe an, weil ich gestern schon eine Sendung gesehen habe mit der Urne. die wohl ein Teil vom Vater war, ich glaube. Genau. Genau. Und ich wollte nur sagen, ich habe einen Teil von meiner Mutter daheim. Ach. Und mein Bruder auch. Nun ist es ja, haben wir ja gelernt, oder ich habe es ja auch gesagt, gestern haben wir es formuliert, das ist ja eigentlich Gesetz genau. Verboten ist. Eigentlich, das ist nicht legal, so weiß ich das auch. Und wir haben halt damals den Bestatter gefragt, ist das möglich? Kriegt man irgendwas? Da hat er gemeint, naja, geht eigentlich nicht, aber er kann nach der Einäscherung kann er dann so einen Teil wegnehmen. Ja, das ist so eine Grauzone, ja, und manche genau. Bestatter machen das. Warum war dir das wichtig? Also uns war das ganz arg wichtig. Oder euch? Wir haben eine ganz tolle Beziehung gehabt zu unserer Mutter und die ist auch innerhalb von 5 Monaten an Krebs gestorben, von der Diagnose bis zum Tod. Und da ich 20 Kilometer weg wohne vom Friedhof, kann ich auch nicht immer hin, berufsmäßig und so. Und da habe ich sie daheim und ich kann sie jeden Tag angucken. Wo steht sie? Die steht auch in der Wohnwand. In der Wohnwand, im Wohnzimmer. Und da steht ein tolles Bild daneben und ja. Wie ist denn das, was ist das für ein Gefühl, wenn man im Wohnzimmer beispielsweise mal einen Geburtstag feiert oder Silvester und johlt und lacht und singt? Kriegt man da nicht ein komisches Gefühl? Nö, eigentlich nicht, nee. Ja, ich sehe das eigentlich ganz locker. Eigentlich, also mir ist das sehr sympathisch, muss ich dir sagen. Und ich glaube, selbst wenn man dann lachen und singen würde, würde man denken, die Mama hat auch Spaß und hätte auch Spaß mit uns zusammen. Genau, sie ist auch immer dabei, auch in meinem Herzen immer. Und ich denke jeden Tag an sie. Und wenn irgendwas ist, dann denke ich, ach, was hätte jetzt Mama wieder dazu gesagt? Und wenn ein Besuch kommt, sagt ihr das so offen? Also die meisten, also die Bekannten, wo es wissen, also die wissen es, dass sie da steht. Und sonst, wenn jemand kommt, ich denke, die ist so klein, also... Fällt gar nicht auf. Die fällt nicht so ins Auge, nee. Sandra, schön, dass du das noch erzählt hast. Die Sendung ist vorbei, prima. Ja. Schön, dass du da warst. Ja, alles super, Gute. Dass ich noch durchgekommen bin bei dir. Ja, super. Okay. Sandra, alles Liebe, tschüss. Ja, danke, tschüss. In der Technik heute, Alina Marquis. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag und nächste Woche dann auch mit weniger Thematik Tod und Sterben. Die ARD-Themenwoche ist jetzt vorbei. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.